If you would just turn in your Bibles to Psalm 139, verse 14. Wenn ihr in euren Bibeln zu Psalm 139 blättert. And let's pray before we begin. Lass uns beten, bevor wir beginnen. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. That we have this opportunity. Dass wir diese Gelegenheit haben, to receive from you. Von dir empfangen zu können. And Father, we ask that you would just bless this time that we have in your word. Und Vater, wir beten, dass du diese Zeit, die wir jetzt im Wort verbringen, segnest. And use these words to change our hearts and lives. Benutze diese Worte, um unsere Leben und Herzen zu verändern. And we ask for your blessing on in Jesus' name. Wir bitten dich um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I believe most of you know that Pastor Rob is away in America. Ich glaube, dass die meisten von euch wissen, dass Pastor Rob weg ist in Amerika. And I spoke with him the other day on the phone. He's doing great. He misses everyone. Ich habe neulich mit ihm telefoniert. Ihm geht es gut. Er vermisst uns alle. He sends his love. Er schickt liebe Grüße. And right now he's in the middle of a conference. Jetzt ist er gerade, befindet er sich mitten in einer Konferenz. And we can all be praying for that. Wir können dafür alle beten. But tonight I want to speak about something special. Heute Abend möchte ich über etwas Besonderes sprechen. And this is the theme I want to talk about. Das folgende Thema. That we were made by God. Dass wir von Gott gemacht wurden. For God. Für Gott. We were made by God for durch God. Gott, für Gott. And until we begin to understand that. Und bis wir das zu begreifen beginnen. Life will never really make sense to us. Wir werden wir das Leben nie begreifen. And in God's eyes, every one of us is very special to him. In Gottes Augen ist jeder von uns ganz besonders für ihn. In fact, he created you for himself. Er hat dich für sich selbst geschaffen. And in Psalm 139, verse 14. Und in Psalm 139, Vers 14. Look what David declares. Schaut euch an, was David verkündet. He says, I am fearfully and wonderfully made. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wonderful are thy works. Wunderbar sind deine Werke. And my soul knows it very well. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. David was someone who walked with God and knew his God. David war jemand, der mit Gott gegangen ist und der seinen Gott kannte. And the question is, do you know tonight what David knew very well? Und die Frage ist, weißt du heute Abend, was David sehr wohl gewusst hat? That you are wonderfully made by God. Dass du auf wunderbare Weise von Gott geschaffen wurdest. We often hear a lot of different voices in the world that would tell us otherwise. In der Welt hören wir oft andere Stimmen, die uns was anderes sagen. Especially as we were growing up in school. Besonders wenn wir während wir aufgewachsen sind in der Schule. Children have a way sometimes of being a bit unkind with names they may call one another. Kinder können manchmal sehr grausam sein mit Namen, wie sie uns nennen. And that is not how God sees us. Und so sieht uns Gott aber nicht. You are a wonderful work of God. Du bist ein wunderbares Werk Gottes. And there is simply no one else in the universe und es gibt just like you. Einfach keinen anderen im Universum, der so ist wie du. God has a blueprint on each one of us, and each one is different. Gott hat jeden von uns zu einem Original gemacht und wir sind alle anders. And life is really about being who God created us to be. Und im Leben geht's darum, dass wir die Person sind, zu der uns Gott geschaffen hat. It's about discovering who he's made you to be. Es geht darum, dass wir entdecken, zu wem er uns geschaffen hat. And it takes some time for that to happen, to discover that. Und das braucht Zeit, dass wir das entdecken können. And once we discover it, he desires that we would live out his purpose that he has for us. Und wenn wir das entdecken, dann wünscht er sich, dass wir die Absicht, die er mit uns hat, ausleben. See, God has not only created us, but he has a reason for creating us. Gott hat uns nicht bloß einfach so geschaffen, sondern aus einem bestimmten Grund. He has a reason for you and I being here. Es gibt einen Grund von ihm aus, dass du und ich hier sind. And if you're alive, und wenn du lebst? Okay, please check the person next to you. Are they alive? Und bitte schau, ob die Person neben dir lebt. Okay, I think everyone here. Okay. No. Okay, everyone's alive tonight, right? Sind alle noch lebendig heute? Okay, good. I wasn't too sure. I saw a few stiff people in the back there. Da hinten waren ein paar steif. Well, the thing is, if you are alive, and everyone agrees tonight that we all are. Also, wenn du lebst, und ich denke, wir sind uns einig, dass wir alle lebendig sind. It means that God still has a purpose and a plan for your life. Dann bedeutet das, dass Gott noch immer eine Absicht und einen Plan hat für dein Leben. He's not finished with you yet. Er ist noch nicht fertig mit He's dir. He's still working on you. Er arbeitet noch. Er wirkt noch in dir. And what he has planned for you is something wonderful. Und was er für dich geplant hat, ist etwas Wunderbares. And it's unique to your life. Und das gibt es nur in deinem Leben. And it's special in the purpose that he has for you. Und auch die Absicht, die er für dich hat, ist besonders. He has worked throughout your life. Er hat in deinem Leben gewirkt. Through your family, your bringing up. Durch deine Familie, durch deine Erziehung. Through the culture around you. Durch die Kultur um dich herum. Through the education you received. Durch die Bildung, durch die du gegangen bist. He's given you certain talents, certain abilities, things you can do. Er hat dir Talente gegeben und Fähigkeiten, Dinge, die du machen kannst. And all of this is for his purpose. Und all das dient seiner Absicht. And Your life tonight matters very much to God. Und dein Leben heute Abend ist Gott ganz wichtig. You are important to him. Du bist ihm sehr wichtig. And he is doing something in the world today. Und er wirkt etwas in der Welt heute. He is building his church. Er baut seine Gemeinde. And we are part of that church. Und wir sind Teil dieser Gemeinde. And the way he does that is he works in our lives and through our lives. Und wie er das macht, ist, dass er in unserem Leben und durch unsere Leben wirkt. He uses people like you and I. Er benutzt dazu Menschen wie dich und mich. Not only here, but in the churches around the world. Nicht nur hier, sondern in den Gemeinden weltweit. They're people just like you and just like me. They're no different. Die sind nicht anders als du und ich. And God in his infinite wisdom, und Gott in seiner unendlichen Weisheit, somehow is still able to use everything in our lives, ist immer noch irgendwie fähig, alles in unserem Leben zu benutzen, for what he has planned to use us for, für das, was er geplant hat, wofür er uns verwenden möchte. You know, we are not perfect people. Wir sind nicht vollkommene Menschen. We have failed along the way. Wir haben oft versagt. We struggle with different things. Bestimmte Dinge machen uns Schwierigkeiten. But despite all of that, aber trotz all dem, God still has a plan and purpose to use you. Hat Gott immer noch einen Plan und eine Absicht, dich zu verwenden. And somehow, in his wisdom, he has a plan that works all around it. Und irgendwie in seiner Weisheit hat er einen Plan, der das alles zustande bringt. And he plans to use you and I. Und er plant es, dich und mich zu verwenden. I like what it says in Isaiah 46:10. Ich mag, was in Jesaja 46:10 steht. It says this, that he declares the end from the beginning. Da steht, dass er das Ende von Anfang an verkündet. And from ancient times, things which have not been done. Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde, und von alters her, was noch nicht geschehen ist. And then notice the next part. Saying, my purpose will be established. Jetzt schaut euch das nächste an. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. And I will accomplish all my good pleasure. Und alles, was mir gefällt, führe ich aus. The wonderful thing about this, das Wunderbare daran ist, is that God has actually chosen to use us. Dass Gott wirklich sich dafür entschieden hat, uns zu verwenden. To use you and I, despite the fact that he knows everything about us. Dich und mich zu verwenden, obwohl er alles über uns weiß. The things that we don't like other people to know about. Was wir nicht, von dem wir nicht wollen, dass die anderen das wissen. But he knows things even we don't know about our own heart. Aber er weiß sogar Dinge, die wir nicht einmal über unser eigenes Herz wissen. But we could say that God takes a risk with us. He uses us despite that. Aber wir können sagen, Gott geht ein Risiko ein mit uns. Er verwendet uns trotz all dem. And he uses you and I to accomplish all of his good that he desires to do in this world. Und er verwendet dich und mich, dass er all das Gute, was er sich für diese Welt wünscht, vollbringen kann. And it's all for his good pleasure. Und das ist alles zu seinem Wohlgefallen. Now, some may ask, does God know who he is using? Und manche fragen sich, weiß Gott überhaupt, wen er da verwendet? Does he really know us? Kennt er uns wirklich? If he did, certainly he wouldn't use us. Wenn das so wäre, würde er uns sicher nicht verwenden. But the fact is, he does use us and he does know us. Aber die Tatsache ist, dass er uns kennt und dass er uns verwendet. In Philippians 2, verse 13. In Philipper 2, Vers 13. Look what Paul writes here. Da schreibt Paulus. He says this, that it is God who is at work in you. Gott ist es, der in euch wirkt. Okay, it's God who is at work in you. Gott wirkt in euch. Both to will and to work for his good pleasure. Das Wollen und Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Reality is that God loves you very much. Tatsache ist, dass Gott dich ganz toll liebt. Despite your faults, your trotz failures, Fehler und Versagen, the terrible things you've done, der furchtbaren Dinge, die du getan or maybe hast, the terrible things that have been done to you that cause you to be maybe a little strange. Oder auch trotz der schlimmen Dinge, die dir passiert sind, die bewirkt haben, dass du vielleicht ein bisschen seltsam bist. Not being able to relate properly to people. Dass du mit Menschen keine wirkliche Beziehung eingehen kannst. Because you've been wounded, you've been hurt by others in some way. Weil andere dich irgendwie verletzt haben. Despite all of this, trotz all dem, God wants to use you, möchte Gott dich verwenden, to work his good pleasure, für seinen Wohlgefallen. And he loves you despite whatever your record may be against you. Und er liebt dich trotz der Liste, die vielleicht gegen dich geführt wird. Down at the local police station, you know, they keep records on people who break the law. In den Polizeistationen wird aufgeschrieben, was jemand alles Schlechtes gemacht hat. But the good news tonight is that God doesn't keep a record on us. Aber die gute Nachricht heute ist, dass Gott das nicht macht, dass er keine Liste führt, was wir alles schlecht gemacht haben. He's wiped out our record. It's clean. Er hat die Liste vernichtet. Die ist ganz leer. And you know something? Despite who and what you are and all the things you do. Und trotzdem er weiß, wer du bist und was du machst. Your life brings pleasure to God. Freut Gott sich an deinem Leben. Even when you're not doing the things you should be doing. Sogar wenn du nicht die Dinge tust, die du tun solltest. And doing the things you know you shouldn't do. Sondern die Dinge tust, von denen du weißt, dass du sie nicht tun sollst. He still loves you. Er liebt dich immer noch. And yes, God is at work in your life. Und ja, Gott arbeitet, wirkt in deinem Leben. And he's working your life each day. Jeden Tag wirkt er in deinem Leben. And he's trying to conform you into the image of his son Jesus Christ. Und er versucht dich in das Ebenbild Jesu Christi, seines Sohnes, zu verwandeln. That we would begin to reflect more and more of him. Damit wir beginnen, mehr und mehr ihn wiederzuspiegeln. It's the principle that's mentioned in the Gospel of John. Das ist das Prinzip, was im Johannesevangelium erwähnt wird. When John the Baptist said that I must decrease, he must increase. Wo Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen, er aber zunehmen. Now God is at work in our lives each day to mold us, to shape us. Gott wirkt in unserem Leben jeden Tag, um uns zu formen. He's preparing us. Er bereitet uns vor. He's training us. Er trainiert uns. For the work that he calls us to do as a church, as a ministry. Für das Werk, zu dem er uns als Gemeinde oder als Dienst beruft. And it's all for his good pleasure. He enjoys it. Und das bereitet ihm Freude. He loves watching us grow. Er liebt es, zuzuschauen, wie wir wachsen. Getting through the difficulties, getting through the problems. Wie wir durch die Schwierigkeiten und Probleme durchgehen. He doesn't say, oh no, they failed again. Er sagt nicht, oh, jetzt haben sie schon wieder versagt. That's it, I'm quitting on this one. Genug. Die lasse ich im Stich. You know, like we say, I've had it up to here with you. So wie wir sagen, ich habe genug von dir. God never says that. Gott sagt das nie. He's always got a smile on his face. Er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Tomorrow I know they're gonna do better. Und er sagt, ich weiß, dass morgen es besser gehen wird. They'll learn. Der wird es schon lernen. But we learn through failures. Aber wir lernen durch Versagen. And hopefully we don't go back and do the same things again. Und hoffentlich gehen wir nicht zurück und wiederholen die gleichen Dinge. You know, because if we continue to do it, then we're not learning. Something's wrong there. Weil wenn wir immer wieder dasselbe zurückfallen, dann wachsen wir nicht, dann geht etwas schief. Now, as he uses all the things in our lives, und wenn er jetzt alle Dinge in unserem Leben verwendet, to work in our lives, um in unserem Leben zu wirken, we oftentimes are a little uncomfortable. We don't like it sometimes. Das ist uns unbequem und wir mögen es oft nicht. God has certain tools or instruments that he uses to accomplish these things. Gott hat bestimmte Instrumente oder Werkzeuge, die er dafür verwendet, diese Dinge zu erreichen. To accomplish the work he desires to do in our life. Um das Werk zu vollbringen, was er in unserem Leben gerne vollbringen möchte. And the thing he most often uses, und das, was er am meisten verwendet, is other people. Sind andere Menschen. And sometimes we can have a problem with that. Und oft bereitet uns das Schwierigkeiten. He uses people that sometimes we like very much and even love. Er benutzt oft Leute, Menschen, die wir sehr lieben. Ooh, but there are times when he uses people I don't like so much. Aber oft benutzt er Leute, die ich gar nicht so gern mag. This person, if God would just like get him away from me, get him out of my life. Diese Person, wenn Gott den bloß endlich loswerden würde aus meinem Leben. You know, some people are like spiritual sandpaper. Manche Menschen sind wie geistliches Sandpapier. Yeah. Schmirgelpapier. And they always seem to be rubbing me. Und die kratzen immer auf mir. I don't like that. Ich mag das nicht. Don't tell me this. Sag mir das nicht. Don't say that. Sag das nicht. Can you go away? Kannst du bitte verschwinden? You know, and God is using them. Und Gott like sandpaper. Wie Schmirgelpapier. Because we all have these rough edges on us. Weil wir alle solche Kanten haben. And God wants to smooth us out. Und Gott möchte uns glätten. And we don't like that oftentimes. Und oft mögen wir das nicht. And there are times when we can perhaps be resisting what God is trying to do in our life. Und es gibt Zeiten, wo wir uns dagegen wehren, was Gott in unserem Leben zu tun versucht. We might even be really upset at him. Vielleicht sind wir dann sogar ganz böse auf ihn. And then he has to get out the hammer and the chisel. Und dann kommt er mit dem Hammer und Meißel. And he has to start doing the deep work. Und dann geht's an die tiefe Arbeit. And then things come in and we're broken by them. Und dann kommen Dinge in unser Leben, die uns brechen. You know, and the chips are flying off. Und die just chunks falling Teile, off. Die Teile, solche Klumpen fallen weg. Späne. And we're like, ow, ow, ow. God, what are you doing? Gott, was machst du? Ow, oh, that hurts. Oh. Au, das tut weh. But then we start to get the idea. Aber dann kommen wir schon dahinter. Slowly we'll start to give in to his plan and the work that he's trying to do. Und langsam lassen wir dann das Werk zu, was er vollbringen möchte. And we look back and we can say, thank you, God. Und wenn wir dann zurückschauen, können wir sagen, I didn't like it at the time. Danke Gott, also damals hat's mir nicht gefallen. But now I see it's just what I needed. Aber jetzt sehe ich, dass ich wirklich gerade das gebraucht habe. Thank you for bringing that person in. Danke, dass du diese Person zu and mir gebracht hast. Using them. Und sie verwendet hast. And God is doing this work of renovation in our life. Und Gott macht eine Renovierungsarbeit in unserem Leben. And if God will allow it, maybe we could see a sign on people's foreheads under construction. Und wenn Gott das zulassen würde, könnte man auf unseren Stirn lesen, like, Baustelle. Be careful, it's kind of dusty and noisy around there and there's things falling all over the place. Pass auf, da ist sehr viel Staub und Dinge fallen von überall herunter. But wait till you see the finished product. Aber warte, bis du das Endergebnis siehst. I've seen the blueprint. Wow, ich habe die Vorlage gesehen. I've seen the end result. Und ich habe das Endresultat gesehen. Wow, it's really great. Das ist wirklich toll. But we don't like those days when God is really working. Aber diese Tage mögen wir nicht, wenn Gott wirklich arbeitet. And we're like, God, just give me a break. Und wir sagen, Gott, mach mal Pause. But he knows what's best for us. Aber er weiß, was das Beste ist für uns. He'll never go beyond what we can endure. Und er wird auch nicht über die Grenze hinausgehen, die wir ertragen können. And whether it be, you know, members of your family. Und ob das jetzt Familienmitglieder sind. Could be your husband, your wife, one of your children. Dein Mann, deine Frau, eins deiner Kinder. You know, one of your relatives maybe. Ein Verwandter vielleicht. A friend, a coworker. Ein Freund, ein Kollege. Maybe even a stranger or vielleicht an enemy. Sogar ein Fremder oder ein Feind. God uses people in our lives to accomplish a work in us. Gott verwendet Menschen in unserem Leben, um ein Werk zu vollbringen. And he uses them to work in our life. Und er verwendet sie, um in unserem Leben zu wirken. To bring about the result that he desires. Damit nachher das Endresultat rauskommt, was er sich wünscht. And he will also use different problems. Und er wird auch verschiedene Probleme benutzen. Maybe financial things, finanzielle maybe. Dinge vielleicht. Different difficulties. Verschiedene Schwierigkeiten. Even the things that we, you know, struggle with in vielleicht our lives. Sogar die Dinge, die uns Schwierigkeiten bereiten im Leben. Whether it's because we have weaknesses or we have a tendency to fall in a particular sin. Vielleicht weil wir eine Schwäche haben oder weil wir dazu tendieren, in eine bestimmte Sünde zu gehen. God uses all of this. Gott verwendet das alles. He uses the crazy situations we get ourselves into. Er verwendet auch die verdrehten Situationen, in die wir uns selbst hineinbringen. The different circumstances we find ourselves in. Verschiedene Umstände, in denen wir uns befinden. Or the places we find ourselves in and we say, how did I get here? Oder Orte, an denen wir plötzlich enden und wir sagen, wie bin ich hier hingekommen? You know, we just find ourselves in these places and situations and sometimes we don't know, how did this happen? Wir finden uns an Orten und in Situationen und wissen gar nicht, wie das jetzt passiert ist. But God is going to use it in your life. Aber Gott wird auch das in deinem Leben verwenden. And I think one of the most amazing abilities that we have is as human beings. Und ich glaube, eine der erstaunlichsten Fähigkeiten, die wir als Menschen haben, is the ability to mess things up. Ist die Fähigkeit, Dinge in Unordnung zu bringen. And to really complicate our lives. Und unsere Leben zu verkomplizieren. Because we try to do things in our own wisdom, in our own way. Weil wir die Dinge auf unsere Art und nach unserer Weisheit tun wollen. And for some of us it takes a little longer to figure out it doesn't work my way. Und bei manchen von uns braucht es ein bisschen länger, bis wir merken, so wie ich das will, funktioniert's nicht. And we finally will give in to God and agree with him and do it his way. Und schlussendlich geben wir auf und lassen Gott das auf seine Weise wirken. No, thank God that he has the ability to save us and to get us out of these big mess. These situations we put ourselves in. Und Gott sei Dank, dass Gott uns rausholen kann aus dem Chaos, was wir fabrizieren. He's able to change these complicated situations we find ourselves in. Und er kann auch die komplizierten Situationen, in denen wir uns befinden, verändern. As we sit and we think, how am I ever going to get out of this one? Während wir da sitzen und denken, wie komme ich jemals hier raus? And we pray and God comes in and he works. Und wir beten und Gott kommt in die Situation und wirkt. I think the most common word heard by God. Ich glaube, das Wort, was Gott am meisten hört. From his people. Von seinen Leuten. Is help. Ist Hilfe. Help. Hilfe. Help. Hilfe. And he answers every time. He doesn't mind. Und jedes Mal antwortet er, es stört ihn nicht. He's waiting for that word. Er wartet auf das Wort. He sees us struggling. Er sieht, wie wir uns abmühen. He sees the stress. Er sieht den Stress. The tears. Die Tränen. The sorrow, the pain. Die Sorge, den Schmerz. He's waiting. Er wartet. He's waiting. Er wartet. He says to the Holy Spirit. Er sagt zum Heiligen Geist. It's coming. Kommt gleich. Help! Hilfe! Finally we cry out to God. Endlich rufen wir zu Gott aus. He says, I knew it. I knew they would cry out. Er sagt, ich wusste es, dass sie zu mir rufen werden. You know, the longer that you're a believer, je länger du gläubig bist, the more you can appreciate verses like Romans 8:28. Umso mehr werden dir Verse wie Römer 8:28 wichtig. That God causes all things to work together for good. Dass Gott alle Dinge verwendet, um die Dinge zum Guten zu wenden. To those who love God. Für die, die Gott lieben. To those who are called according to his purpose. Für die, die nach seiner Absicht berufen sind. You know, I kind of like God's view, God's perspective on life. Ich mag die Perspektive Gottes auf das Leben. If I am one of those people who love God, wenn ich einer der Menschen bin, die Gott lieben, then he in his wisdom has promised to work all things together for good. Dann hat er in seiner Weisheit versprochen, alle Dinge zum Guten zu wirken. That's a pretty good deal. Das ist ein guter, fairer Handel. I love God. Ich liebe Gott. And he fixes the mess that I made. Und er kümmert sich um das Chaos, was ich fabriziert habe. He's the only one that ever could. Er ist auch der Einzige, der das kann. He works it all together for good. Er wirkt alles zum Guten. And it's according to his purpose. Es ist gemäß seiner Absicht. And we sit back and we think, wow. Und wir lehnen uns zurück und sagen, wow. Wow, how did that happen? Wow, wie hast du das geschafft? We just can't even believe it. Wir können das nicht glauben. How did God do that? Wie hat Gott das geschafft? Through his wisdom. Durch seine Weisheit. Through his power. Durch seine Macht. That's how he did it. So hat er das gemacht. Probably the second most common words that God hears. Und das zweite Wort, was Gott wahrscheinlich auch am meisten hört, is after he answers our prayer of help. Ist nachdem er unser Gebet oder unseren Hilfeschrei beantwortet. It's the words, thank you. Die Worte, danke. Those are the words he loves the most. Help and thank you. you. Das sind seine Lieblingsworte. That covers it all. Und danke, das deckt alles ab. So remember those words. Vergesst diese Worte nicht. These are the words he loves to hear. Das sind die Worte, die er and gerne hört. He never grows tired of hearing them. Und das hängt ihm nie zum Hals raus, das zu hören. And God has a wonderful purpose for your life. Und Gott hat eine wunderbare Absicht für dein Leben. Which he in a miracle way somehow fits into his overall purpose in the world. Die er auf eine wunderbare Weise irgendwie mit dem verbindet, was seine Absicht ist für die ganze Welt. And our lives really matter to God. Und unsere Leben sind Gott ganz wichtig. We are very special, very important to him. Wir sind ihm sehr wichtig und ganz besonders für ihn. He is actually concerned about your life. Er kümmert sich um dein Leben. You can never say that no one cares because he always cares. Du kannst nie sagen, dass du jemandem egal bist, weil Gott bist du nie egal. But oftentimes he needs to let us go through those difficult times, through those problems. Aber oft lässt uns Gott durch diese Schwierigkeiten gehen, durch diese Probleme. He has to leave those people in our life that we wish sometimes would go away. Er muss die Leute in unserem Leben da lassen, von denen wir uns wünschen, dass sie mal weggehen würden. Because he's more concerned about our character. Weil es ihm mehr um unseren Charakter geht. About our spiritual growth and maturity as a Christian. Ihm ist unser geistlicher Wachstum als Christ wichtiger. Than he is about our comfort. Als unsere Bequemlichkeit oder dass that, es uns that our life is easy and comfortable. Dass unser Leben bequem und einfach ist. You know, life on earth is about character building. Beim Leben auf der Erde geht es darum, dass Charakter gebildet wird. God is working in us because he wants to work through our lives. Gott wirkt in uns, weil er durch unsere Leben wirken möchte. Life in eternity is all about comfort. That's where that comes in. Beim Leben in der Ewigkeit geht es dann um Trost und Angenehmes. And in Isaiah 64, verse 8, in Jesaja 64, Vers 8, the prophet Isaiah saw the reality of life here on earth. Da sah der Prophet die Realität des Lebens hier auf der Erde. And this is what he says. Und er sagt, in verse 8, that we are the clay and thou art our potter. And all of us are a work of thy hand. 7. Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. The question I have is, do you view life this way? Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Und ich frage dich, siehst du das Leben so? Because life will only begin to make sense. Weil das Leben wird nur Sinn machen. When we begin to understand that we were made by God and for God. Wenn wir erkennen, dass wir durch Gott und für Gott geschaffen wurden. Without understanding that life is very difficult. It seems to make no sense. Wenn wir das nicht verstehen, ist das Leben sehr schwer und scheint keinen Sinn zu ergeben. We need to begin to see life from God's view of it. Wir müssen beginnen, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen. And as you go through your day, und während du durch deinen Tag gehst, do you recognize the hand of the potter in your life? Erkennst du die Hand des Bildners oder des Tonbildners, Töpfers? Yeah. The hand, the hand of your heavenly father? Die Hand deines himmlischen Vaters? That he is working in your life? Dass er in deinem Leben wirkt? I think that we oftentimes miss God's hand working. Ich glaube, dass wir oft nicht beachten, wie Gottes Hand working wirkt. Working as the potter works on the clay. Der arbeitet wie ein Töpfer, den Ton bearbeitet. As he's trying to mold that piece of clay to shape it into something wonderful and beautiful. Während er versucht, dieses Stück Ton in etwas Schönes zu formen. Yeah, something that can be used by him. In etwas, was er verwenden kann. As one writer said. Und ein Autor sagt. We don't see things as they are. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind. We see them as we are. Sondern wir sehen sie, wie wir sind. And this is oftentimes the problem. Und das ist oft, da liegt oft das Problem. Oftentimes our hearts and minds can become occupied or captured with the natural. Oft sind unsere Gedanken und unser Verstand gebannt von dem Natürlichen, was wir sehen. Yeah, we're occupied with all the things that are going on and the people involved. Wir sind beschäftigt mit allem, was passiert und mit den Menschen, die daran beteiligt sind. We don't see beyond it. Wir sehen nicht darüber hinaus. And we miss what God is really doing. Und wir verpassen das, wir erkennen das nicht, was Gott wirklich tut. What he desires to do in our life. Was er in unserem Leben tun möchte. Through what is happening. Durch das, was eben passiert. So what is reality for you? Was ist für dich die Realität? Do you only see the faces of people? Siehst du nur die Gesichter der Menschen? See just details, problems, situations? Nur Details, Probleme, Situationen? I mean, certainly all of these things are true. They're there. Und natürlich sind diese ganzen Dinge wahr, die gibt es. All of it is part of your life, my life. All das ist Teil deines und meines Lebens. But do you see beyond that? Do you see the hand of the potter? Aber siehst du darüber hinaus die Hand des Töpfers? Do you see him using these things, the Father working in your life? Siehst du, wie er diese Dinge verwendet und wie der Vater in deinem Leben wirkt? Every day he's working on the clay of your life. Jeden Tag arbeitet er an dem Ton deines Lebens. And this was something the Apostle Paul recognized. Und das ist etwas, was der Apostel Paulus erkannt hat. He understood this reality about our lives. Er hat diese Realität über unser Leben verstanden. And he wrote this in Ephesians 2:10. Und in Epheser 2:10 schrieb er. He said, "For we are his workmanship." Denn wir sind sein Meisterwerk. Can also be translated his handiwork or his masterpiece. Sein Meisterwerk, das Werk seiner Hände. You know, there's a lot of great art in the world that you can view. Es gibt sehr viele interessante Kunst in der Welt, die du dir anschauen kannst. But if you look at the person next to you, aber wenn du dir deinen Nebenmann anschaust, you'll see a great masterpiece. Siehst du ein großartiges Meisterwerk. A wonderful masterpiece that is a work of God. Ein wunderbares Meisterwerk, ein Werk Gottes. Greater than anything that the hand of a man or woman could form. Großartiger als alles, was die Hand eines Mannes oder einer Frau je formen könnte. And Paul says we're created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Und weiter sagt er, wir sind geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott vorher vorbereitet hat, dass wir darin wandeln. The truth is, God uses everything about our life. Die Wahrheit ist, dass Gott alles in unserem Leben verwendet. Both the good, das Gute, and the bad. Und das Schlechte. And the bad. Und das Schlechte. The things we don't like to bring up and talk about. Die Dinge, über die wir am liebsten gar nicht reden. The things we don't like to remember. Die Dinge, an die wir uns am liebsten gar nicht erinnern. He uses all of it. Alles verwendet er. And like that piece of clay on the potter's wheel, he is working, he is forming us. Und so wie der Töpfer das Tonstück formt, so formt Gott uns. And sometimes we can feel the pressure of his hand. Und manchmal spüren wir den Druck seiner Hand. Maybe it hurts a little bit, God. Can you kind of let go a bit? Ah, Gott, kannst du das bisschen vorsichtiger machen? Das tut weh. But he knows exactly what we need. Aber er weiß genau, was wir brauchen. He knows the work he needs to do. Er kennt das Werk, was er tun möchte. And he is shaping us through all of it. Und durch alles formt er uns. So that you and I might live out the role, the God-given role that he has for our life. Damit du und ich die gottgegebene Rolle, die er uns gegeben hat, ausleben können. You see, he wants our life to have real meaning. Seht ihr, er möchte, dass unser Leben wirklich einen Sinn hat. To have purpose to it. Und eine Absicht. And as I said in the beginning, we were made by God. Und wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind von Gott geschaffen für Gott. Life is full with meaning. Das Leben ist voller Sinn. God uses people. Sinnvoll. Gott benutzt Menschen. And he uses every detail of our life to work in us. Und er benutzt jedes Detail in unserem Leben, uns zu arbeiten. We'll close with this next verse. Mit dem nächsten Vers wollen wir abschließen. In 2 Timothy chapter 2. In 2. Timotheus Kapitel 2. Verse 21. Vers 21. I like what Paul wrote here. Hat Paulus geschrieben. See, he says here that God wants us to be a vessel for honor. Gott möchte, dass wir ein Gefäß zur Ehre Gottes sein. Sanctified. Geheiligt. Useful to the master. Nützlich dem Hausherrn. Prepared for every good work. Zu jedem guten Werk bereitet. You know, the truth is that there is only one of you. Die Wahrheit ist, dass es dich nur einmal gibt. And you are a masterpiece. Und du bist ein Meisterwerk. That God is still working on. An dem Gott noch weiter wirkt. There is no one else like you. Es gibt niemanden, der so ist wie du. And God has a specific purpose for you. Und Gott hat eine ganz besondere Absicht für dich. You are a wonderful work of God. Du bist ein wunderbares Werk Gottes. A vessel which he has created for himself. Ein Gefäß, was er für sich selbst geschaffen hat. For his good purpose and good pleasure. Zu seiner guten Absicht und zu seiner Freude. And it is through faith in Jesus Christ. Und durch den Glauben an Jesus Christus. That we begin to make sense out of life. Beginnt das Leben für uns Sinn zu ergeben. As we begin to see it from God's viewpoint, from His perspective. Wenn wir beginnen, es aus Gottes Sicht zu sehen. So let's be a people who are set apart unto God. Lasst uns also ein Volk sein, das für Gott ausgesondert ist. Set apart for His work. Ausgesondert für sein Werk. People who are useful to Him. Menschen, die er verwenden kann. We've allowed him to do a deep work in our life. Weil wir erlaubt haben, dass er ein tiefes Werk in unserem Leben vollbringt. And each day may we see his hand working. Und mögen wir jeden Tag sehen, wie seine Hand wirkt. See beyond the people, the details, the problems. Über die Probleme, die Menschen, die Situationen hinauszuschauen. Say, oh, that's just my father's hand working in my life. Und sagen zu können, ah, das ist nur die Hand meines Vaters, der in meinem Leben arbeitet. And he is preparing us each day for the good works that he desires to do through us. Und jeden Tag bereitet er uns vor auf die guten Werke, die er vorbereitet hat für uns. Amen. Amen. Okay, thank you. Danke. Father, we just thank you that you are working in our lives tonight. Vater, wir danken dir, dass du in unseren Leben heute Abend wirkst. And it is you that brings meaning and purpose to life. Und du bringst Sinn und Bedeutung in unser Leben. And Father, open our eyes. Und Vater, öffne unsere Augen. That we might see your hand working in our lives. Dass wir sehen können, dass deine Hand in unserem Leben arbeitet. To make us more like your son. Die uns mehr ähnlich deinem Sohn macht. As you use these things to conform us to his image. Während du diese Dinge verwendest, um uns in sein Bildnis zu verwandeln. Thank you, Father. Danke, Vater. For being there. Dass du da bist. Thank you that your hand is in our life. Danke, dass deine Hand auf unserem Leben ruht. In Jesus name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Okay. Thank you.